Update mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Clubding hier mit dem Flo. Ich habe euch wieder einiges an neuer Musik mitgebracht. Die ersten Clubhits 2019, die sind ja auch schon richtig gut am Laufen. In der ersten Stunde gibt's unter anderem neue Tracks von Oliver Heldens, einen neuen Track von Purple Disco Machine oder auch einen wirklich krassen Remix von Jeremy Jones. Die zweite Stunde bespielt dann das DJ-Duo Sonantis hier mit einem ganz feinen DJ-Mix. Fangen wir aber erstmal mit einer neuen Nummer auf Spinnen an. Das ist Joe Stone mit Bugaboo und ihr erkennt mit Sicherheit noch das Original, woran sich der Gute da bedient hat. Ganz viel Spaß dabei. I'm not afraid to We'll be right back. gehört, die neue von Oliver Heldens zusammen mit dem finnischen DJ und Produzenten Leno. Das war gerade This Groove hier beim Clubding. Davor habe ich euch noch die neue Single von den zwei Briten von M22 gespielt. Das Teil heißt White Lies. Hier geht's auch direkt flott weiter und zwar mit dem neuesten Remix von Purple Disco Machine. Wie gewohnt, Disco, wie gewohnt, absolut tanzbar. Und er hat die aktuelle Single von Jax Jones zusammen mit Years and Years geremixed. Geile Scheiße geworden, oder? Heißt Play. Ganz viel Spaß mit diesem Ding. We'll be right back. Von Fatboy Slim war das hier gerade mit Magic Day Remix aus der Remix-EP, die Fatboy Slim jetzt gerade eben rausgebracht hat. Und wir bleiben irgendwie so ein bisschen bei den 90ern. Als nächstes kommt nämlich ein Cover von Hollis Monroe's Lonely. Das war 96 einer der ganz großen Clubhits und 23 Jahre später wurde jetzt neu aufgelegt. Editonic und Kurt Maverick haben sich dran gewagt und das Ergebnis kann sich sowas von hören lassen. Das Ding wird definitiv wieder groß werden. Hier ist Lonely beim Clubding. Unser Ding. Clubding. We'll be right back.

Hier von Kasim mit What You're Doing, gerade beim Clubding. Wir sind auch schon wieder fast am Ende der ersten Stunde angelangt. Ich habe aber natürlich noch den ein oder anderen Track am Stück für euch. Geht's los jetzt mal mit einem Remix von Jamie Jones, der sich hier die aktuelle Single von dem Indie-Tronic-Duo Bob Moses vorgenommen hat. Der Track wird momentan als einer der ersten großen Clubhits 2019 gehandelt. Und ich muss echt sagen, unfassbar, was für ein krasser Vibe dahinter ist. Das Ding ist echt, geht richtig nach vorne. Danach gibt's noch die neue Nummer von Ellie Brown auf Solar. Roland Clark habe ich mit seiner aktuellen Nummer auf Get Physical. Und zu guter Letzt noch eine kleine Tech-House-Pionier Hector Kuto mit seiner neuen Nummer Selling Mode. Wem das jetzt alles zu schnell ging, der klickt einfach mal ganz gemütlich auf unserding.de und dann auf Clubding. Da ist alles feinsäuberlich aufgelistet. Ganz viel Spaß jetzt mit Enough to Believe von Bob Moses im Jamie Jones Remix. look it up online. DMT. your friend in house. Thank you. Salimo hier von Hector Kuto beim Clubding. Wir haben 22 Uhr. Ich reiche das Zepter jetzt an die zwei Jungs von Sonantis weiter. Die zwei Jungspunde aus München und Hamburg produzieren gerade ziemlich fleißig Tracks. Einige hört ihr hiervon auch gleich mixed. Kann sein, dass wir 2019 noch einiges von den beiden hören würden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie Erfolg haben, weil das klingt echt sauber. Auf geht's mit Sonantis hier eine Stunde lang in the Mix beim Clubding. Unser Ding. Clubding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Club-Ding. We'll be right back. aus den Clubs.